Lass doch, o teurer Landesvater, zu, dass unsere Musen scharrt in Tag, der dir so glücklich ist gewesen, an dem im vorigen Jahr Sarmatien zum König dich erlesen, in ihrer Unschuld vollen Ruh verehren und besingen dürfe. Zu einer Zeit, da alles um uns blitzt und kracht, da der Franzen macht. Wenn doch so vielmal schon gedämpft worden, von Süden und von Norden, auch unserem Vaterland mit Schwert und Feuer dreut, kann diese Stadt so glücklich sein, nicht mächt'gen Schutzgott unserer Linden. Und zwar dich nicht allein, auch dein Gemahl, des Landes Sonne, der Untertanen Trost und Wonne in ihren Schoß zu finden. Sich die Wohlfahrt unserer Zeiten in viel tausend Zweige breiten.